heute Nacht bin ich auf alles, ja auf alles gefasst. Ich erlebe des schlimmsten Falles, dass es dir passt. Heute Nacht wirst du mich fragen, soll ich bleiben oder gehen? Und dann werde ich dir sagen, Nacht, wir wollen sehen. Was fragst du mich? Du fragst so viel, so kommt man nicht am Ziel. Man fragt nicht oft, küsst unverhofft und nimmt sich, was man will. Heute Nacht bin ich auf alles, ja auf alles gefasst. Ich erlebe des schlimmsten Falles, dass es dir passt.